Hallo, liebe Königinnen. So langsam kommt wieder die Jahreszeit, wo viele gute Ideen für Spiele, Bastelsachen und sonstige Beschäftigungen im Haus gefragt sind. Natürlich sollten die Kinder auch an die frische Luft. Aber rein, schon weil es so früh dunkel ist, ist man halt einfach mehr drin. Und so habe ich wieder einmal meine Sandzeichnungsutensilien für einen Kult. Es braucht gar nicht viel und unsere Kinder lieben es einfach. Einfach ein Tablet oder eine grosse Schüssel mit einem flachen Boden oder auch ein Blech, ein Backofenblech mit ein paar Millimeter Vogelsand auffüllen. Es braucht nicht zu viel. Man sollte, wenn man mit dem Finger reinfährt, noch Strich sehen, dass der Boden wieder vorkommt. Und schon fertig ist euer Sandzeichnungskasten. Das Ganze vielleicht noch auf ein Plastik oder auf ein Tuch stellen, je nachdem, wie motiviert eure Kleinen zeichnen. Und ich gebe zu, den Staubsauger in der Nähe haben, ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Wobei, man staunt eigentlich noch. Mit den Kindern, die wir es bis jetzt ausprobiert haben, hat es immer gut geklappt. Und es ist nicht zu einer grossen Sandschlacht im ganzen Raum gekommen. Das Zeichnen allein ist so lässig, dass es eigentlich der Sand mehr oder weniger dort bleibt, wo er hergehört. Für die Kinder, die weniger begeisterte Maler sind, helfen auch ein paar kleine Plastiktierli oder Lego- oder Duplo-Figürli, um im Sand zu spielen damit. Aber Hauptsache ist ja, die Kleinen sind zufrieden, haben Freude an etwas Neuem, wo wir Königinnen mit wenig Aufwand können herrichten und wo uns vielleicht ein paar Minuten Königspause gibt für ein königliches Käferli. Oder ein Schwatz mit einer anderen Königin. Guten Winteranfang, liebe Königinnen.